Als er zu seinem Vater sagte: »Oh, mein lieber Vater, warum dienst du dem, was nicht hört und nicht sieht und dir nichts nützt?«